glaube, das ist heute tatsächlich nicht der früheste Zeitpunkt, an dem ich so eine Sendung aufnehme. Ich habe die, glaube ich, schon mal direkt nach dem Aufstehen aufgenommen, so eine Sendung. Ich glaube, irgendwie morgens um 9 oder sowas, wo ich noch gar nicht so richtig wach war. Also, es ist nicht der früheste Zeitpunkt, an dem ich eine Nerd-Sendung aufnehme. Es ist noch keine 10 Uhr. Und witzigerweise wird es heute gar nicht richtig hell. Also, es ist, wie gesagt, schon kurz vor 10, 10 vor 10 oder sowas, und es ist irgendwie nicht hell. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Ist es wirklich schon so spät? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Heute bereits zum, was sagt mein schlauer Zettel, zum 36. Mal. Sonderfolgen und Specials und hast du nicht gesehen, nicht mitgerechnet. Ich will gar nicht groß über den heißen Brei herumreden. Hier sind meine Themen. Heute geht's um zwei Dinge aus dem Underground Comics Verlag, nämlich einmal die neue Ausgabe der U-Comics, nämlich die 195. Leider, wie es aussieht, die vorletzte Ausgabe. Das ist ein bisschen schade. Sage ich gleich nochmal einen Ton dazu. Dann den Sammelband von Yugoth Rising, eben auch aus dem Underground Verlag Bestie Underground Comics. Dann aus dem Egmont Ehapa Comic Collection, hasse nicht gesehen, Verlag. Ich glaube, die wissen inzwischen selber nicht mal, wie sie sich nennen sollen. Egmont Ehapa Media. Jetzt steht inzwischen schon beides drauf. Der Mann, der Lucky Luke erschoss, ist als irgendwie das neue, innovative Lucky Luke Comic verkauft worden, angepriesen worden. Ob es das ist, klären wir gleich. Dann machen wir ein bisschen Päuschen. Und dann geht's in meine Superheldenbesprechung. Die kommen ja dann immer zum Schluss. Und da geht's los mit He-Man Thundercats Nummer 1, das Crossover der ersten Ausgabe und zum Teil auch schon der zweiten, die mir vorliegt, von der Doom Patrol. Gut, danach haben wir noch Previews und die Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau. Ist ja auch ganz wichtig, dass wir die noch mit hier reinbringen. Und dann ist die Sendung auch schon wieder vorbei. Also, versuche das mal heute ein bisschen kürzer zu halten. Ich habe ja so ein bisschen vor, die Sendung nicht länger zu machen als 45 Minuten. Gucken, ob wir das heute hinkriegen. Ich fange an mit U-Comics. U-Comics Nummer 195 in dem Fall. Und als ich das Editorial gelesen habe, ich bekomme die ja schon seit längerer Zeit immer zugeschickt, als ich das Editorial gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen betrübt, denn Steff Murschetz sagt da drin, die nächste U-Comics-Ausgabe wird wohl die letzte Ausgabe sein, es sei denn, das Magazin bekommt nochmal die Kurve und er fragt dann eben auch, seid ihr der Meinung, dass Deutschland ein unabhängiges Comic-Magazin für Erwachsene braucht? Ja, dieser Meinung bin ich und das ist wichtig, dass diese Serie besteht und wenn ihr bisher noch keinen Blick auf U-Comics geworfen habt, dann macht das bitte, kauft die aktuelle Ausgabe. Die gibt's im Grunde genommen, soweit ich weiß, an jedem Bahnhofskiosk. Also zu sagen, ich krieg die nicht, mein Comicshop will die nicht bestellen, blablabla, geht in die nächste Bahnhofsbuchhandlung und holt euch die mal. Einmal 7 Euro tun jetzt auch nicht weh. Also wenn ihr euch das zulegen möchtet, guckt da wirklich einfach mal rein und wenn es euch gefällt, dann schreibt einen Leserbrief oder sagt denen irgendwie, dass das, was die machen, wichtig ist, weil es scheint ein bisschen ja auch am Anzeigenmarkt zu liegen, der natürlich am Einbrechen ist. Das gleiche Problem hatte ja der Konsolverlag, der ist ja nicht kaputt gegangen, weil die keine Leserschaft mehr gehabt hätten, kein Publikum mehr gehabt hätten, sondern weil denen einfach die Anzeigen flöten gegangen sind. Schließt ein Abo ab. Wenn ihr Anzeigen schalten möchtet, weil ihr irgendwie ein Geschäft habt oder in irgendeiner Art und Weise Anzeigen schalten möchtet, dann macht das auch. Dann haben sie auch noch ein Patreon. Das ist patreon.com/u-comics. Und da könnt ihr dann eben auch noch Geld hingeben. Wenn euch dieses Projekt wichtig ist, dann lasst es bitte nicht untergehen. Ansonsten ist die nächste Ausgabe irgendwann Richtung Neujahr müsste die rauskommen. Leider die letzte und das würde ich sehr schade finden. Also dementsprechend hier mein Aufruf, unterstützt das Magazin und ich werde auch gleich nochmal im weiteren Verlauf dieser Besprechung erklären, warum dieses Heft wichtig ist. Diese Ausgabe hat mir in mehrererlei Hinsichten Gefallen getan, nämlich sammelt U-Comics 195 alle Kid-64-Geschichten von Christian Scharfenberg. Die sind schon mal erschienen im Rahmen des Retro-Magazins, da habe ich die damals auch sehr geliebt schon. Ich meine, das sind auch alle drei Geschichten drin, die damals im Retro-Magazin erschienen sind. Und bisher war ja so ein bisschen mein Manko immer, dass die Cliff Steele-Geschichten leider in Schwarz-Weiß abgedruckt worden sind. Und ich kannte ja die Kid-64-Geschichten eben schon, die knallbunt waren und total abgefahren gestaltet, also auch schon sehr stark computerunterstützt eben gestaltet worden sind. Und die sind hier eben schön knallbunt auch abgedruckt. Und da sieht man eben Scharfenbergs Kunst eben auch nochmal koloriert. Und es ist sehr retro, mit sehr vielen Anspielungen an die Popkultur der 80er Jahre. Alles ein bisschen Voxel-Grafik, schön auch in den Farben der 80ern gehalten. Also wenn ihr diesen, es gibt ja diesen Meme-Generator, wo man sich diesen 80er-Jahre-Titel kreieren kann. Sowas, ne? Also das ist exakt das, was ihr euch hier erwartet eben. Und da sind alle drei Kapitel über das Heft hinweg immer so ein bisschen verstreut. Es gibt ein bisschen was zum Thema Halloween von Steffen Murschitz ganz am Anfang. Dann, also es ist wieder sehr abwechslungsreich, was ich schön finde. Ein bisschen gestört hat mich die Seite Super Nerds oder Super Nerd. Ich weiß nicht, was da porträtiert werden sollte von Crazy Cartoon. Weil das, was hier porträtiert wird, ist kein Nerd, sondern das ist irgendein, weiß ich nicht, also das hat mir irgendwie, ist hübsch gezeichnet, so ist es nicht. Also ganz witzig gezeichnet, eben auch erinnert so ein bisschen an Werner, wenn es noch ein bisschen cartooniger ist als Werner. Aber es trifft halt irgendwie nicht den Nerd, also das ist was ganz anderes, was hier porträtiert wird. Also das scheint ein sehr verschobenes Bild von einem Nerd, weil Nerd ist irgendwie, also ich kenne wenig Nerds, die wirklich vegan sind. Das ist irgendwie, wird da was zusammengeworfen, was nicht zusammengehört. Nun ja, sei es drum. Worauf ich hinaus wollte, als ich sagte, dass diese unabhängigen Comic-Magazine, Satire-Magazine wichtig sind, ist der Beitrag über die türkische Zeitschrift Le Mann. Ich spreche es einfach mal so aus, wahrscheinlich ist es ganz furchtbar ausgesprochen. Da ist nämlich ein Interview drin mit, oh Gott, das spreche ich jetzt auch garantiert falsch aus, Tunkay Akgün, der eben auch darüber berichtet, dass er halt Geldstrafen zahlen musste, dass man im Grunde genommen in der Türkei immer damit rechnen muss, ins Gefängnis zu kommen für seine Satire. Und das sind ja auch Dinge, die wir gerade immer wieder durch die Medien rauschen, sehen, dass da Journalisten, Kritiker und alle möglichen Leute tatsächlich kaltgestellt werden, indem sie einfach inhaftiert werden. Und um das eben zu verhindern, ist es wichtig, dass man unabhängige Medien hat, die eben auch losgelöst von staatlicher Zensur und hast du nicht gesehen eben, sich kritisch äußern dürfen. Diese ganze Böhmermann-Geschichte war eine derartige Farce. Das war Satire, das war Comedy, und zwar Comedy auf dem untersten Niveau. Das war unter Mario Barth, was Böhmermann gemacht hat. Und das war absichtlich, der hat absichtlich dieses tiefe Niveau angeschlagen. Und dann wird aus so einer kleinen Nummer in einem kleinen Spartenkanal, in einer Spartensendung, plötzlich eine Staatsaffäre, die weltweit Wellen schlägt. Oder wäre den Anfängen, sagt man. Und wahrscheinlich, um Erdogan ein bisschen zu bauchpinseln, weil wir ja dieses Flüchtlingsabkommen haben, bla bla bla. Das sind Unterstellungen. Ich steige da sowieso nicht so wirklich durch. Und ich finde es wichtig, dass diese Satire-Magazine unabhängig von staatlicher Zensur erscheinen dürfen. Dementsprechend ist auch dieser Artikel, auch die Beispielseiten aus Le Mans sehr interessant. Ich spreche es einfach mal jetzt so aus. Dann beweist U-Comics wieder mal so ein bisschen seine Abwechslungsreichtum, nämlich mit dem Beitrag von Raffaela Buda, Wie sollen wir so leben? Was einfach optisch und auch vom Ton her sehr anders ist als das allermeiste, was sonst in dieser Ausgabe drin ist. Es ist quer zu lesen, also man muss also das Heft einmal drehen. Es ist gestalterisch ganz anders aufgebaut als die meisten anderen Beiträge. Und das ist eben wichtig auch, dass dieses Heft immer auch eine stilistische Abwechslung geboten hat. Es ist nicht nur dieser Pipi-Kaka-Humor, den man U-Comics ja so ein bisschen nachsagt, weil das ist eben der Ruf dieser Zeitschrift, dieser Zeitschrift eben auch seit, ich weiß nicht, 40 Jahren, 40, 50 Jahren so ein bisschen anhängt, fälschlicherweise. Das mag am Anfang so gewesen sein, aber inzwischen ist es einfach wirklich viel mehr als das. Wir sind auch irgendwie erst in der Mitte des Heftes angekommen. Dann gibt's nach ein paar anderen Beiträgen noch ein sehr, sehr dickes und interessantes Interview mit Jörg Butkereit. Ich habe ein bisschen so ein Ich bin vor nicht allzu langer Zeit mal in einem Godzilla-Forum ein bisschen mit Jörg Butkereit aneinander geraten. Was seine Arbeit betrifft, nichts geändert hat, weil ich einfach seinen Captain Berlin total vergöttere, weil ich seine Arbeit für diesen ganzen Godzilla-Fandom einfach wirklich vergöttere. Also es gibt dann ja die schrägsten Kaiju-Filme und so weiter. Und er macht dann da irgendwie den Audiokommentar noch da drauf. Also ich habe irgendwie auch, ja, keine Ahnung, also es ist ganz schräg auf jeden Fall. Also Jörg Buttgereits Arbeit nicht zu unterschätzen. Und beispielhaft ist dann da eben, was ich sehr cool finde, eine Captain Berlin-Geschichte gezeichnet von Steff Murschels dabei. Und das gefällt mir in dem Stil sehr, sehr gut. Eine sehr, sehr abgedrehte, verrückte Geschichte, wie Captain Berlin dann mal eben mal wieder seine Ilse, heißt sie, glaube ich. Ich kann mir die Namen immer so schlecht merken. Ich glaube, Ilse von Blitzen heißt die, glaube ich. Mal wieder niederringt und es ist super. Ein großes Highlight meiner Meinung nach sind immer die Comics von Ed und Ed, weil die so schön mit Perspektiven spielen. Dann gibt's noch was von Fufu Frauenwahl und dann ist das Heft eigentlich auch schon fast zu Ende. Dann am Ende gibt's noch acht Seiten von Murschetz und Elbe Billy. Es ist eine geile und wieder mal toll abwechslungsreiche Ausgabe. Und bitte lass das Heft nicht untergehen. Also ich bin so ein bisschen spoiled, weil ich das Heft ja seit geraumer Zeit immer für Umme bekomme. Und vielleicht wirklich so ein bisschen verwöhnt bin. Und ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, mein Budget wird es nicht hergeben, das dann immer selber auch zu kaufen. Aber ich kann euch das, wenn ihr die Kohle habt, echt nur ans Herz legen. Also wenn ihr euch ein bisschen für Underground-Geschichten interessiert, euch ein bisschen für auch das, was unabhängige Medien machen, interessiert, dann bitte guckt in U-Comics kurz rein. Da sind ganz tolle Leute mit am Werk, also regelmäßig eben Bela Sobotke. Und es ist ganz, ganz toll. Also ich kann einfach nicht genug betonen, wie wichtig es ist, solche Magazine zu haben, die eben unabhängig und auch eben abseits von staatlicher Zensur kritisch und frei, thematisch frei, künstlerisch schaffen dürfen. Dann geht's weiter mit einem weiteren Rezensionsexemplar, was ich bekommen habe, nämlich Yugoth Rising von, jetzt steht's nicht vorne drauf, aber da war doch ein Beilagezettel dabei, Mensch. Da. Yugoth Rising von Sebastian Dietz. Was ganz witzig gewesen ist, ist, dass ich bevor ich nach Stuttgart und nach Berlin und Stuttgart gefahren bin, in den nordrhein-westfälischen Herbstferien, hatte ich dann eben einen Umschlag im Briefkasten, auf dem stand Nerdwana Podcast und dann eben meine Adresse. Und ich war ein bisschen irritiert und dachte, ja, ne, vielleicht haben sie sich vertan. Vielleicht ist da irgendwas durcheinander geraten, hat mir gar nicht so großartig was dabei gedacht und ich glaube, einen Tag oder zwei Tage später kriegte ich dann eine Twitter-Nachricht von Stefan von Nerdwana, der sagte, hey, wir haben Post bekommen, da stand drauf Triple Nerd Podcast und ist da was durcheinander gegangen. Da habe ich gesagt, ha, da klärt sich das auf, wir sind vertauscht worden. Fand ich ganz witzig, also dann eben auch zu sehen, wo Underground Comics eben die Rezensionsexemplare hinstreut. ich habe es dann gelesen auf der Fahrt nach Berlin, war ja auch genügend Zeit. Nochmal so ein bisschen was Technisches. Also Yugoth Rising, erster Akt. Yugoth Rising war, glaube ich, eine dreiteilige Reihe im ersten Ansatz mit, ich glaube, drei Heften. Und die sind jetzt eben in diesem Sammelband zusammengefügt. Ich habe keinen Preis gefunden. Ich kann jetzt nicht sagen, was es kostet. Ich habe es blöderweise auch nicht nachgeguckt. Reiche ich nach, lasse ich jetzt die lustige Computerstimme sagen, was dieses Heft kostet. Der Sammelband ist Mitte Oktober erschienen und kostet 13 Euro. Yugoth Rising erzählt eine Geschichte, die ich glaube am Anfang des 20. Jahrhunderts spielt. Es wird ein bisschen was durcheinander gemischt. Also es ist ein bisschen, am Anfang wirkt es halt sehr lose und sehr unzusammenhängend, möchte ich mal sagen. Es gibt sehr viele parallel laufende Handlungsstränge, sehr viele Figuren, an die man sich erstmal auch gewöhnen muss, an die man, wo man erstmal auch begreifen muss, auf was für einer Ebene sie untereinander agieren. Das Comic ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten, vermutlich aus Kostengründen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, tut der ganzen Geschichte aber keinen Abbruch. Ich glaube sogar, dass es besser ist, dass die Geschichte in Schwarz-Weiß ist, einfach stimmungsmäßig in Schwarz-Weiß ist. Es ist sehr metaphysisch, es ist sehr Fantasy-lastig, es sind also sehr viele Elemente aus verschiedenen internationalen Mythen verwoben, also der christlichen Mythologie, der Maya-Mythologie, verschiedene Aberglaube, so ein bisschen Verschwörungstheorien sind hier mit drin. Und es sind eben auch sehr viele unterschiedliche Charaktere, also teilweise Figuren, die eher so an, an Superhelden oder Götter erinnern. Andere Charaktere sind, es gibt hier einen so einen Reporter, der so ein bisschen wie so ein umgedrehter John Constantine wirkt, der so ein Reporter ist, der für so ein Klatschblatt irgendwelche mysteriösen Phänomene untersuchen soll, aber überhaupt nicht selber daran glaubt, sondern das alles abtut als Quatsch und Humbug und sich die Geschichten dann einfach selber ausdenkt und dann feststellt, ja, gibt immer eine Erklärung dafür und jetzt denke ich mir einfach die Geschichte aus. Was mein Problem mit der ganzen Geschichte ist, ist eben, dass die ganzen Handlungsstränge, die hier in den ersten drei Geschichten oder in dem ersten Sammelband passieren, zum Teil nicht zusammenführen. Also es ist wenig, also für mich zumindest nach dem ersten Lesen, wenig Zusammenhang zu erkennen. Also es gibt dann, ich glaube, am Ende der Geschichte tatsächlich zwei Handlungsstränge, die sich verbinden, weil sich zwei Personen aus zwei Handlungssträngen dann eben auch treffen. Aber viele andere Dinge verbinden sich eben nicht. Und das ist so ein bisschen anstrengend, weil man einfach das große Ganze nicht so wirklich sieht. Positiv anzumerken sind eben, dass die Geschichte immer mal wieder durch Zeitungsartikel oder Berichte oder irgendwelche Akten unterstützt wird. Das ist ja so ein Ding, was Alan Moore in Watchmen schon so ein bisschen perfektioniert hat, also dass diese ganzen Zeitungsartikel und Buchausschnitte und Akten die ganze Geschichte erst vollständig gemacht haben. Das wird hier eben auch gut gemacht, aber hier ist es eher so ein bisschen, ja, da wird die Charakterisierung einiger Figuren eben übernommen. Zeichnerisch habe ich ein bisschen ein Problem damit, weil die Anatomie der Figuren immer so ein bisschen seltsam ist, also die Köpfe sind immer sehr groß, die Ärmchen ein kleines bisschen zu kurz, aber es ist eben auch kein Hochglanz-Industrieprodukt, sondern eben Underground. Es hat, also es gibt eine Szene eines Charakters, eben dieses Superhelden-göttlichen Charakters, wo es, ich glaube fast, also wo angedeutet wird, dass er schon sowas Ähnliches wie Jesus ist, und wo es eben auch eine Szene gibt, die aus einem Superman-Comic stammt, wo Leute eben versuchen, ihn zu berühren. Ich meine, das Image käme aus einem Superman-Comic und wäre dann auch von Zack Snyder in Batman wie Superman verwendet worden. Als ich in Berlin gewesen bin, habe ich mit der Lara nochmal drüber gesprochen, die letzte Woche ja auch in der letzten Nerd-Nerd-Nerd-Sendung zu hören gewesen ist. Und sie fragte dann, hättest du Interesse, es weiterzulesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre damit vorsichtig. Thematisch hat es mich auf jeden Fall interessiert. Es gibt sehr viele coole Personen, gerade dieser Reporter, der so ein bisschen wirkt wie so ein absoluter Skeptiker, der also gar keinen Bezug zu diesem ganzen übernatürlichen Kram hat. Man sieht diesen ganzen übernatürlichen Kram wirklich on-panel, den es gibt, den in dieser Welt. Den finde ich sehr interessant, weil damit könnte unter Umständen noch eine ganze Menge erzählt werden. Mich würde auch interessieren, wie es ist, die Figuren dann tatsächlich mal gemeinsam agieren zu sehen, eben weil sich's auch geografisch sehr weit über die Welt verstreut nach einiger Zeit. Also wirklich gehuckt hat's mich nicht. Ich weiß nicht, ob Underground Comics oder Sebastian Dietz selber Previews dafür anbietet. Eine Leseprobe findet ihr unter anderem auf Amazon für das Kindle, dessen App und den Cloud Reader. Wenn ich weiter so viele Dinge nachreichen muss, verlange ich zukünftig eine Gehaltserhöhung. Ach, ich werde ja gar nicht bezahlt. Was mache ich eigentlich noch hier? Guckt euch mal an, ob euch der Zeichenstil in irgendeiner Art und Weise zusagt. Vielleicht habt ihr nochmal Zugriff auf eine von den Einzelausgaben. Vielleicht kriegt ihr die Nummer 1 nochmal irgendwie in die Hände, damit ihr da wenigstens mal reingucken könnt. Wenn euch so die Themen Archäologie, Mystizismus, Mythologie und so dieser ganze, ja, wie soll ich das sagen, so dieser ganze Hokuspokus-Kram aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts eben so ein bisschen interessiert, weil es ist halt auch ein Period-Piece. Dann guckt auf jeden Fall mal rein. Ich denke, da macht man nichts mit falsch. Ich war jetzt nicht so ganz gehuckt, also ich weiß nicht, ob ich eine zweite Ausgabe davon lesen wollen würde. Ansonsten gelungen ist es. Also das ist, jetzt bin da also wirklich sehr ambivalent. Also es ist nicht schlecht, es ist nicht scheiße, aber es ist eben auch jetzt nichts, was mich jetzt motivieren würde, was Zweites zu holen. Auf jeden Fall mal, macht euch bitte ein Bild. Also das ist ganz wichtig, macht euch bitte ein Bild. Weiter geht's mit Lucky Luke. Mathieu Bonhomme, schwierig zu sagen, der Mann, der Lucky Luke erschoss. ist angekündigt worden als das definitive Hommage-Comic überhaupt. Und es ist, glaube ich, diesen Sommer komplett an mir vorbeigegangen, dass das erschienen war. Ich habe mich daran erinnert, oh, das muss doch rausgekommen sein und dies und das. Und habe ich erst verzweifelt in Rheine danach gesucht und das nicht gefunden. Und dann in Stuttgart in einer kleinen Buchhandlung, einer kleinen Zeitschriftenhandlung um die Ecke habe ich es dann gefunden. War ganz happy darüber. Ich habe das Softcover mir geholt, weil ich glaube, ich habe auch nicht einen einzigen Asterix oder Lucky Luke jemals im Hardcover gekauft. Was wird erzählt? Erzählt wird so ein Zwischenkapitel. Lucky Luke wird nochmal charakterisiert. Bonhomme, spreche es einfach mal so aus. Heute ist der Tag der falsch ausgesprochenen Namen. Eben versucht es, Lucky Luke ein bisschen weniger, also ein bisschen aus dieser Western-Parodie rauszuholen, die mir immer ganz besonders gut gefallen hat an Lucky Luke, und das Ganze wirklich mehr zu einem knallharten, düsteren, dreckigen Western zu machen. Also was richtig Ernstzunehmendes. Also klar, Lucky Luke ist schon so eine Art Super-Cowboy. Das war er eben auch in den Originalgeschichten immer. Die Geschichte aber vor allem auch versucht, ist so ein bisschen so diesen Superheldenstatus von Lucky Luke eben auch runterzunehmen und hinzugehen und zu sagen, na, wir erklären dieses Mysterium, dieses Phantom, was Lucky Luke eben auch in seiner eigenen Welt eben ist, so sein Name eilt ihm voraus, er zieht schneller als sein Schatten, dies, das, bla bla. Es ist also eben wesentlich ernsthafter, ohne dabei allerdings die Ästhetik und auch die Dynamik von Lucky Luke zu vernachlässigen. Weil, ich weiß nicht, ob das in den letzten paar Jahren hier bei Nerd und Nerd gut rübergekommen ist, aber ich bin jetzt kein besonders großer Fan von Western-Geschichten. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal angemerkt. Also Western-Filme gehen mir in der Regel auf die Nerven. Wahrscheinlich, weil ich als Kind mal komplett übersättigt worden bin, weil mein Großvater nichts anderes geguckt hat als Western. Und die allermeisten sind leider total langweilig. Und das war auch so ein bisschen meine Angst bei diesem Band. Aber die vielen verschiedenen Ebenen in dieser Geschichte, die eben dahinter liegen, die gefallen mir sehr gut. Nämlich ein so ein wiederkehrendes Element in dieser Geschichte ist, nämlich dass Lucky Luke die ganze Zeit nichts zu rauchen findet. Also dem geht der Tabak aus, dann ist er in einem kleinen Städtchen, was nicht mehr versorgt wird, weil eine Postkutsche ausgeraubt wird und keine Nachlieferung von Lebensmitteln und anderem Kram kommt. Und er kriegt einfach die ganze Story lang über nichts zu rauchen. Und das ist richtig, richtig witzig gemacht. Und ich finde, das ist auch witziger gemacht als an dieser einen Lucky Luke Realverfilmung aus Frankreich, wo Lucky Luke immer versucht, sich eine Zigarette zu drehen und die ihm einfach dann in der letzten Sekunde aus der Hand geschossen oder geschlagen wird. Nämlich, was die Geschichte hier ganz gut macht, ist nämlich damit zu spielen, dass Lucky Luke ja in den aktuellen Geschichten nicht mehr raucht, ne, sondern kaut eben auf einem Grashalm rum, und hier wird unter anderem eben auch erklärt, warum das so ist. Und das ist richtig gut gelöst worden. Einziger Kritikpunkt ist eben, dass das Ganze versucht wurde zu erzählen wie ein Film, sodass gelegentlich die Handlung ein kleines bisschen sprunghaft ist, einzelne Szenen so ein bisschen eingeworfen worden sind und man dann irgendwie so ein bisschen den Zusammenhang verliert. Also da hatte ich einen Punkt, wo eine Szene mittendrin ist, dann, wo ich dachte, wo sind wir denn jetzt und wie hängt das jetzt zusammen, weil es auf einmal wirklich von der einen Seite auf die andere einen Wechsel gab und ich nicht wusste, wie das jetzt zusammenhängt, und dann wieder zurück sprang auf die Szene davor. Ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und festgestellt, okay, das ist jetzt eher wie in einem Film gewesen, wo dann zwischendurch so eine Szene eingeworfen wird. Ob man das für einen Comic hätte adaptieren müssen, ist fraglich. Mir hat's richtig gut gefallen. Und wie gesagt, ich bin kein großer Western-Fan, aber Lucky Luke hat mir, gerade die Filme, haben mir da immer sehr besonders gut gefallen. Lucky Luke, sein größter Trick. Die Dalton-Ballade ist, ich glaube, bis heute einer meiner liebsten Animationsfilme. Und der Film kommt, glaube ich, aus den 70ern oder sowas. Und ich finde den Film einfach, den Trickfilm einfach so wahnsinnig gut. Einer meiner Lieblingstrickfilme bis heute. Also ich gucke den immer noch mal wieder gerne. Und ich hatte wirklich Angst, dass mir das hier zu sehr Klischee-Western wird. Und das ist es nicht. Also es ist Ich weiß nicht, ob ihr True Grit von den Coen Brothers gesehen habt. Da war ich ja auch sehr skeptisch, weil es halt auch ein Western ist, also dieses Remake. Und auch der hat mir sehr gut gefallen, aber eben aufgrund der ganzen Elemente, die in dem Film sind, die nicht dem Western-Genre entsprechen. Und hier ist es exakt genauso. Große Empfehlung von mir. Gibt's im Hardcover, gibt's im Softcover. Und ich hab's in Stuttgart in der Buchhandlung sogar in der französischen Original-Hardcover-Ausgabe gesehen. Da kommt man also durchaus auch nochmal dran, wenn ihr Französisch sprecht. Da bin ich sehr neidisch und holt's euch vielleicht tatsächlich in Französisch. Gut, der Nerd geht in die Pause und danach gibt's Superhelden. Sodale, durch meine Superhelden-Comics muss ich jetzt ein bisschen durchhüpfen, weil ich nicht mehr allzu viel Zeit habe. Das macht aber nichts, denn in 2 Wochen kommt nochmal eine Sendung mit dem Nerd, die sich komplett nur mit Superhelden-Comics auseinandersetzt. Dementsprechend sind das hier eigentlich auch eher Leseempfehlungen als ganze Reviews, weil die richtigen langen Reviews nicht von diesen Serien, sondern von den anderen Serien bekommt ihr dann eben in 2 Wochen. Das hier sind nur kurze Lesehinweise, eben weil die Zeit gerade drängt. Los geht's mit He-Man Thundercats Nummer 1. Das ist das neue Crossover aus dem Spielzeuguniversum, möchte ich es mal nennen. Geschrieben von den Herren David und Goldfein und gezeichnet von J.H. Williams, dem Zweiten. Der hat auch schon Batman Turtles gezeichnet. Das letzte große Crossover aus dem Spielzeuguniversum. Ist eine Leseempfehlung für alle, die noch ein bisschen was für He-Man und die Thundercats übrig haben. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, dass so ein lange nicht erfüllter Nerdtraum gewesen ist. Also viele Leute diese Geschichte einfach lange haben wollten. Jetzt ist sie da und sie ist gut gelungen, sieht toll aus. Ich glaube, die erste Ausgabe ist zumindest verlagsvergriffen, habe ich zumindest neulich mal gehört. Ich habe noch eine Ausgabe erhaschen können. Vielleicht habt ihr Glück und im örtlichen Comicshop ist noch eine zu bekommen. Was ganz cool ist, es gibt zwei Cover-Ausgaben, die sich zusammenschieben lassen. Auf der einen Seite sind dann eben die Helden drauf, also He-Man und ein paar der Masters und ich glaube sogar ein Großteil der Thundercats, ich glaube bis auf Snarf, ansonsten sind die alle da. Freddie E. Williams hieß er übrigens, genau. Es ist momentan total verworren mit den ganzen Leuten, die da zeichnen und arbeiten. Ist knallbunt, vom Zeichenstil eben auch ein bisschen was anderes, weil ich glaube, das, was auf dem Cover drauf ist, vorne zu sehen ist, ist auch genau das, was ihr im Heft selber bekommt. Und über so dieses, ja, wie kriegen wir diese beiden Welten zusammen, Wird gar nicht großartig drüber nachgedacht. Da wird einfach die eine Erde, in die eine Welt in die Realität des anderen reingestopft und dann wird einfach sich gecrossovert nach allen Regeln der Kunst. Und ich glaube, also ich hatte damals als Kind ja gar nicht so viele Berührungspunkte mit den Thundercats. Ich habe die Serie ja nie geguckt. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch, ob mir das gefällt. Aber ich bin über die Existenz der Thundercats informiert und ich weiß, dass es das gegeben hat. Und für He-Man-Fans, die beide Serien kennen, ist das hier sowieso Pflicht. Hat mir gut gefallen. Ich freue mich auf Strayed. Ich warte nämlich auf Strayed. Dann möchte ich noch ein paar Worte verlieren zu Doom Patrol. So ein bisschen der herausstechenden Prestige-Serie von Jared Way's DC's Young Animal Imprint. Die Doom Patrol hat eine ziemliche Irrfahrt hinter sich gebracht in den letzten Jahrzehnten, weil so alle Serien, die nach Grant Morrisons Bearbeitung Anfang der 90er Jahre gefolgt sind, halt klassische Superheldengeschichten gewesen sind in den weitesten Teilen. Das ist das hier nicht, sondern das ist seltsam, das ist irritierend, das ist verworren erzählt, toll gezeichnet von Nick Darrington. Und was ein bisschen die Faszination dieser Heftserie für mich ausmacht, ist, in dem Fall ist es was Positives, nämlich die sprunghafte Erzählweise dieses Universums, was dieses Universum eben macht, nämlich hinzugehen und zu sagen, hey, wir geben euch einfach nicht alle Informationen, sondern wir schieben euch die Figuren hier hin, die tun irgendwas, aber wir setzen es nicht in den Kontext. Und das Setting ist halbwegs klar, man weiß ungefähr, was da passiert, aber so wirklich kapieren tut man es auch nicht. Weil es geht wohl irgendwie um zwei konkurrierende Alienrassen, die einen sind total auf vegan und öko und nachhaltig und die anderen sind auf Junkfood und schneller Genuss und dies und das und so sehen die entsprechend eben auch aus. Und es geht um Fleisch. Ne? Deswegen ist vorne auf dem Cover der ersten Ausgabe eben auch so ein Gyros-Rolli in Alufolie gewickelt. So ein bisschen auf, wer war das denn, der diese Dose mit Suppe? Ja, ich recherchiere das nach. Andy Warhol, du Kunst-Noob. So in dem Stil ist eben dieser Gyros-Rolli vorne drauf. Und das Witzige an der ersten Ausgabe ist, man kann diesen Gyros-Rolli ein bisschen abpulen und dann ist dahinter was Witziges versteckt. Ich verrate mal nicht, was das ist. Also das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Aufkleber. Da kann man dahinter gucken und dann ist da noch was hinter. Und genauso ungefähr ist diese Geschichte eben auch aufgebaut. Also es ist more than meets the eye. Ne? Und witzigerweise, eine der ersten Szenen spielt auch in diesem Gyros-Rolli. Es ist nicht zu erklären. Es gibt bis jetzt erst eine Handvoll Charaktere der Doom Patrol, die in den ersten beiden Ausgaben auftreten, die mir jetzt gerade aktuell vorliegen. Es ist vorrangig Cliff Steele, also Robotman. Dann relativ prominent ist in der zweiten Ausgabe dann auch Flex Mentallo zu sehen und Larry Trainer, der Negative Man. Die ganze Geschichte dreht sich aber um ein junges Mädel namens Casey, die auch so ein bisschen Point of View ist und die ist, glaube ich, Rettungswagenfahrerin oder Rettungsärztin oder sowas. Und das ist eben diese Perspektive und sie selber soll angeblich Kräfte haben, von denen sie nichts weiß und wird dann am Ende der zweiten Ausgabe auch so ein bisschen näher in Richtung Doom Patrol geschoben. Was halt den Reiz dieser Serie ausmacht, sind die verschiedenen Handlungsebenen. Man hat halt außerirdische kleine Szenen, die auf einer Seite passieren, wo man überhaupt nicht weiß, wer sind diese Figuren jetzt, dann irgendwelche Götterwesen und weitere tiefere Ebenen, die einfach nur angedeutet werden, wo es jetzt einfach noch keine Antwort gibt. Normalerweise hat man das ja, dass so die erste Ausgabe einen halt ja an den Haken setzen soll und man dann in der zweiten Ausgabe schon so die erste Handvoll an Antworten bekommt und das ist hier eben nicht so. Die erste Ausgabe ist genauso verworren wie die zweite. Das macht sich ganz gut bemerkbar durch immer diese Einseiter, die man hat mit dem Chief, mit Niles Calder. Der macht nämlich immer irgendeinen surrealen Kram. Also das ist total seltsam. Ne? Also das ist, man hat eine Seite und dann, also in der zweiten Ausgabe gibt es eben eine Szene, wie er mit seinem Rollstuhl in den Korb eines Heißluftballons rollt, da einsteigt und der fliegt halt los. Das ist alles, was da passiert. Und der Überschrift ist eben auch, ich glaube, What are you doing, Niles Calder? Oder irgendwie sowas. Ne? Also, das ist halt witzig. Dann gibt es im Backup immer noch Geschichten, das ist auch typisch für die Young Animal-Geschichten, dass im Backup halt immer noch mal so kleine kurze Geschichten drin sind. Ich glaube, in der ersten Ausgabe von Cave Carson Has a Cybernetic Eye ist, glaube ich, hinten noch eine Geschichte drin, von gezeichnet von Tom Scioli, namens Superpowers, und da geht es um die Super Twins. Über die Power Twins? Wonder Twins. Wonder Twins hießen die, glaube ich, ne? Genau. Wonder Twins Power Activate. Aber dann eben gezeichnet von Tom Scioli, der ja auch, ich glaube, Transformers G.I. Joe gezeichnet hat. Und richtig, richtig gut. Also auch große Empfehlung, wenn es auch ein bisschen auf stilistisch und von der Erzählweise ein bisschen zu sehr an Powers erinnert, weil gezeichnet von Michael Oeming, irgendwie sowas, ist eben auch Cave Carson Has a Cybernetic Eye. Guckt da auf jeden Fall auch mal rein. Ansonsten sind hier in der ersten Ausgabe sind, glaube ich, Preview-Seiten zu Shade the Changing Girl drin. Das hat mich jetzt nicht so fasziniert. Der Carlos von Yay Comics war da aber ganz begeistert drüber, weil er früher Shade the Changing Man von Vertigo wohl gelesen hat. Hat sich die Ausgabe auch gekauft, wie ich auf Twitter gesehen habe. Aber ich fand, war von der Preview, die da hinten drin ist, nicht so begeistert. Zusammenfassend kann man sagen, dass DC's Young Animal so ein bisschen Comics für Hipster ist. Also es ist schon so ein bisschen so dieses Jahr vorne, die aufgeritzte Hose und dies und das. Das ist schon so ein bisschen der Stick dieser ganzen Reihe. Aber ansonsten ist das echt witzig zu lesen. Also das ist modern, das ist neu. Das ist eben kein Aufguss von Grant Morrisons Interpretation, was so ein bisschen meine Angst gewesen ist. Aber das liegt eben auch daran, dass Gerard Way ganz anders erzählt als Morrison, und das ist auch gut so. Das soll's für meine Reviews für heute gewesen sein. Ich gehe noch eben in die Previews, nämlich geht's bei Valiant neben den Bemühungen, den ganzen Kladderadatsch ins Kino und auf YouTube zu bringen, nämlich auch im Comic-Universum mit einer Serie weiter, auf die ich mich sehr freue, nämlich Harbinger Renegades, also neues Volume von den Harbinger-Leuten. Harbinger war, glaube ich, nicht mein Einstiegspunkt ins Valiant-Universum, weil ich habe, glaube ich, zuallererst Shadowman gelesen, weil ich damals das Videospiel auch gespielt habe, und dann war ich natürlich interessiert an Shadowman. Aber Harbinger ist das Universum, was ich, glaube ich, bis zum heutigen Tag vollständig gelesen habe bei Valiant. Also zumindest alles, wo irgendwie Harbinger drauf stand, habe ich gelesen. Und das ist ja so ein bisschen die X-Men-Truppe von Valiant. Ganz tolle Geschichte, sehr episch erzählt. Wo Leute mit psychischen Überkräften halt irgendwann zu Göttern werden und so weiter und so fort, total abgefahren. Da geht es eben weiter mit Harbinger Renegades. Das wird beschrieben als Jack Kirby's Transmetropolitan. Ich habe Transmetropolitan nie gelesen, aber das so alleine so dieser Zusatz Jack Kirby's irgendwas, weil Jack Kirby hat immer sehr große, epische Welten erschaffen. Ich bin gespannt, wie das wird. Dann geht es weiter mit, ich glaube, zwei Sachen bei DC. In Ausgabe 14 von Superman startet eine neue Reihe namens Superman Multiplicity. Und das ist eine Storyline, die geht im Januar los, die Superman endlich ins Multiverse bringt. Also das ist, wird wahrscheinlich, abgesehen von so einzelnen, ganz klitzekleinen Einbrüchen ins Multiverse, tatsächlich die erste Mainstream-DCU-Geschichte seit dem Reboot, die ins Multiverse geht. Angekündigt ist eben auch, dass Justice Incarnate, das Superhelden-Team, was Grant Morrison am Ende von Multiversity eben bildet, zurückkommt. Superman trifft auf verschiedene alternative Versionen von sich. Auf dem Cover, auf dem vorläufigen zumindest, sieht man eben Charaktere wie wie den Erde 30 Red Sun Superman, den Präsidenten Superman von Erde 23, den Superwoman von Erde 11, Bizarro, was ich ganz witzig finde, Bizarro ist mit dabei, dann Sunshine Superman und noch ein paar andere. Also da geht's sehr tief ins Multiverse, und wie gesagt, allein die Ankündigung, dass Justice Incarnate wieder mit dabei sein wird, was heißt, Captain Carrot ist wieder da. Ich freue mich sehr auf Multiplicity. Die Superman-Comics sind im Moment sowieso und ohnehin sehr empfehlenswert. Ich mag die Reihe sehr. Und ebenfalls im Januar geht, also das ist der absolute Nerd, feuchte Nerd-Traum. Also wer da nicht als Nerd einen Steifen kriegt und abspritzt, ich weiß es halt auch nicht. Justice League Power Rangers. Also als ich das gehört habe, dachte ich nur noch, oh mein Gott, ich bin im Himmel. Das ist episch. Ein Crossover auf, weiß ich nicht, auf das man vielleicht nicht gewartet hat, ich weiß es nicht. Es gab in den 90ern, da waren die Power Ranger Comics bei Image. Da gab es ein Crossover, ich glaube, Power Rangers Youngblood. Das gab es, glaube ich. Aber das ist halt auch ewig her. Und ich glaube auch, dass es nicht so oft vorgekommen ist, dass die Power Rangers mit irgendwas sich überkreuzt hätten, ist natürlich irgendwo auch innerhalb dieser ganzen Film, ach, erinnert mich nicht an den Film, aber an dieser ganzen Promotion für den Film mit irgendwo drin, aber die Power Rangers Comics sind richtig, richtig gut. Ich habe jetzt heute oder gestern habe ich die Nummer 8 gelesen, das Annual habe ich ja auch hier besprochen. Es ist super. Es ist also allein dieses Crossover Justice League Power Rangers. Ah, hallo? Justice League Power Rangers? Muss ich irgendwas weiter sagen? Also bitte. Marvel macht demnächst noch Deadpool the Duck. Ich mag so einen total abgedrehten Kram einfach. Ist eine 5-teilige Miniseries. Ich werde in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen was zu Howard the Duck sagen. Das schaffe ich nämlich jetzt heute nicht mehr. Das habe ich jetzt rausgestrichen. Dementsprechend bei der nächsten Ausgabe werde ich ein bisschen ausführlicher was zu Howard the Duck sagen. Aber Deadpool the Duck eben auch, um die Figur noch mal ein bisschen weiter zu erzählen. Sehr witzig. Deadpool the Duck ist, glaube ich, eine Figur, die von Erde, ich habe es mir aufgeschrieben, von Erde 791021 kommt. Also, was ist das für eine Zahl? 791.021. Es ist also, das Marvel-Universum ist sowieso komplett durcheinander. Das sind meine Previews. Also ich freue mich auf all diese Serien. Es könnte witzig werden. Ich mag diesen abgedrehten Kram. Dementsprechend Happy Birthday. Und jetzt kommt die lange vermisste und schon ewig nicht mehr da gewesene Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau. Genau. Nächste Woche gibt's nix. habe ich beschlossen. Weil ich auf meinen Plan geguckt habe und ich habe einfach nichts passend da. Dafür ist danach die Planung wieder relativ lückenlos. Bevor ich meine Termine ansage, es gibt nämlich nächste Woche oder nächste Woche, übernächste Woche dann doch sehr wohl was von mir. Nämlich läuft gerade bei der Geschichtenkapsel ein spezielles Projekt, nämlich Der vierte Prinz. Das ist ein Projekt, wo der Maximilian Kaiser, der ist eben auch Kurzgeschichtenautor, eine Märchengeschichte für seine kleine Schwester erfinden sollte. Und aus dieser Idee, dieser losen Idee, ist dann Der vierte Prinz geworden, was eigentlich in der Ursprungsversion, die meine Freundin geschrieben hat, dann hinterher, also mehrere Variationen und andere Interpretationen entstanden sind. Und so sind aus dieser einen Idee, die Maximilian hatte, 4 verschiedene Geschichten geworden. Eine davon habe ich geschrieben. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, erscheint die am 15.11. Es gibt dazu aktuell schon eine Metakapsel und ich glaube, am Dienstag, den 8. November, erscheint die erste Folge, also die Ursprungsvariante von Kati. Die könnt ihr euch dann da mal anhören. Ich verlinke euch aber mal die Metakapsel, die schon da ist, in den Shownotes, genau. Am 13.11., wie gesagt, gibt es von mir nichts, am 15.11. dafür dann aber meine Version vom vierten Prinz in der Geschichtenkapsel. Am 20.11. hören wir uns auf jeden Fall hier wieder, nämlich mit der nächsten Sendung mit dem Nerd. Das ist das große Superhelden-Special, wo einfach das aufgearbeitet wird, was in den letzten Wochen und Monaten hier liegen geblieben ist. Und das ist einiges. Also ich habe hier den Stapel schon liegen. Es ist viel. Am 27.11. gibt es die nächste Folge vom König der Podcasts. Da haben wir uns zu einem, ich glaube, fast zweistündigen Special zusammengesetzt und besprechen die Vertreter der 60er Jahre der Gamera-Filme und haben uns da Gamera 1, 3 und 5 rausgesucht und besprechen das eben in einem zweistündigen Special. Das gibt's am 27.11. Am 4.12. gibt es ein bisschen so als Lückenfüller eine weitere Sendung Nerd, Nerd, Nerd. Da könnt ihr euch überraschen lassen, was es da gibt. Und am 11.12. hören wir uns entsprechend nochmal wieder. Da geht's dann mit der Sendung mit dem Nerd weiter und da werde ich euch dann wahrscheinlich auch sagen, wie es im Dezember weitergeht mit Nerd, Nerd, Nerd. Und ich denke, so nach Weihnachten wird es auch wieder eine kurze Winterpause geben. Das ist ja hier Usus. Gut, ich glaube, ich habe meinen Zettel abgearbeitet, oder? Ist hier noch was auf dem Zettel drauf? Ne? Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe das hier heute ganz gut weggerockt. Wie gesagt, weiter geht's in 2 Wochen, dann hören wir uns wieder mit der 57. Sendung mit dem Nerd. Und ich verbleibe mit einem freudigen Auf Wiedernerd. Tschüss. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos.